ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 14. 6. Mai 1945. Die Wiedergründung der SPD in Hannover, Kurt Schumacher. Während in Prag oder Breslau noch gekämpft wurde, regte sich andernorts bereits neues politisches Leben. Am 6. Mai 1945 kamen im Sitzungssaal des Polizeipräsidiums in Hannover 130 Sozialdemokraten zusammen, um den Ortsverein der SPD wieder zu gründen. Die Initiative war von dem damals 49-jährigen Kurt Schumacher ausgegangen. Am 13. Oktober 1895 im westpreußischen Kulm, als Sohn eines Kaufmanns geboren, hatte er das dortige Gymnasium besucht und sich nach Kriegsbeginn als Freiwilliger gemeldet. Nach einer schweren Verwundung, bei der er seinen rechten Arm verloren hatte, war er aus dem Heeresdienst entlassen worden. Er widmete sich fortan dem Studium der Rechtswissenschaft und Nationalökonomie, das er mit einer Promotion über das Thema »Der Kampf um den Staatsgedanken in der deutschen Sozialdemokratie« abschloss. Im Januar 1918, also noch vor Ende des Kaiserreichs, trat er in die SPD ein. Seine politische Karriere begann er 1920 als Redakteur des Parteiorgans Schwäbische Tagwacht in Stuttgart. 1924 wurde er Abgeordneter des Württembergischen Landtags, 1930 Abgeordneter des Reichstags. Den besonderen Hass der NSDAP-Fraktion zog er sich zu, als er in einer vielbeachteten Rede am 23. Februar 1932 die ganze nationalsozialistische Agitation einen dauernden Appell an den inneren Schweinehund im Menschen nannte. »Wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen«, hielt er Goebbels entgegen, »dann ist es die Tatsache, dass ihm zum ersten Mal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist.« Diese Worte vergaßen die Nationalsozialisten nicht. Im Juli 1933 wurde Schumacher verhaftet. Es folgte eine fast 10-jährige Leidenszeit durch verschiedene Konzentrationslager, bis er im Frühjahr 1943 als schwerkranker Mann aus Dachau entlassen wurde. Die beiden letzten Kriegsjahre verbrachte er unter Gestapo-Aufsicht bei seiner Schwester in Hannover. Nach dem 20. Juli 1944, als das Regime mit der Aktion Gitter gegen ehemalige Mandatsträger und Funktionäre der demokratischen Weimarer Parteien vorging, wurde er noch einmal für einen Monat inhaftiert, davon die meiste Zeit im KZ Neuengamme. Am 10. April 1945 rückten amerikanische Truppen in die weitgehend zerstörte Stadt ein. Bereits 9 Tage später fassten Schumacher und eine Reihe seiner Gesinnungsgenossen den Beschluss, die Sozialdemokratische Partei wieder aufzubauen. Auf der Gründungsversammlung des Ortsvereins am 6. Mai wurde Schumacher zum Vorsitzenden gewählt. Von der KZ-Haft schwer gezeichnet, hielt er unter dem Motto »Wir verzweifeln nicht« eine programmatische Rede, in der er die Erfahrungen in den 12 Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft bilanzierte und seine Vorstellungen vom demokratischen Neuanfang skizzierte. Diese Rede ist zu Recht als das erste Nachkriegsdokument der deutschen Sozialdemokratie bezeichnet worden. Daher soll hier näher darauf eingegangen werden. Schumacher leitete seine Ausführungen mit der Feststellung ein, dass der Marxismus kein starres Dogma sei, sondern eine Methode, mit der wir die Gegebenheiten zu untersuchen haben, und er zitierte in diesem Zusammenhang das Wort Ferdinand Lassalles: Aussprechen, was ist. Zunächst analysierte er die unheilvolle Entwicklung der deutschen Geschichte, die zum Nationalsozialismus geführt hatte. Verantwortlich dafür machte er, noch ganz dem marxistischen Geschichtsbild verhaftet, das Bündnis der Schwer- und Rüstungsindustrie und überhaupt des gesamten Finanzkapitals mit den Kräften des preußisch-deutschen Militarismus. Daraus sei der besonders aggressive Charakter des deutschen Imperialismus entwachsen, der die Gewaltanbetung zum Prinzip erhoben und die Katastrophe des Ersten Weltkriegs heraufbeschworen habe. Mit der Leugnung der Niederlage von 1918 hätten die reaktionären Kräfte die Saat gelegt für einen neuen Krieg. Ganz auf dieser Linie lag Schumachers Interpretation der Nationalsozialisten als Knechte des Großkapitals, deren Herrschaft eine vollkommene moralische Zersetzung und Deklassierung der Bevölkerung mit sich bringen musste. An dieser Stelle erinnerte Schumacher an seine Reichstagsrede vom Februar 1932. Die frühen Warnungen vor den Folgen einer Machtübernahme Hitlers seien jedoch ungehört verhallt. Nachdrücklich distanzierte sich Schumacher von dem Vorwurf, die Deutschen seien kollektiv schuldig geworden. Besonders wir demokratischen Sozialisten, die wir die eigentlichen Gegenspieler des Nazitums gewesen sind und dafür unter Opfern gekämpft haben, bedanken uns dafür, mit den anderen in einen Topf geworfen zu werden. Nur Verachtung hatte er für die viel zu vielen übrig, die sich als stupide Nachläufer der Hitlerei und bloße Macht- und Erfolgsanbeter erwiesen hätten. Ihrer nachträglichen Behauptung, von den Verbrechen des Regimes nichts gewusst zu haben, könne man keinen Glauben schenken. Es mag sein, dass sie nicht alles gewusst haben, aber sie haben genug gewusst. Von den Konzentrationslagern jedenfalls wussten sie so viel, um eine heillose Angst zu haben, und diese Angst war eine der Hauptstützen des Systems. Sie haben auch gern genommen, was ihre Söhne, Väter und Ehemänner im Krieg aus den besetzten Gebieten herangeschleppt haben. Vor allem haben sie mit eigenen Augen gesehen, wie bestialisch gemein man die Juden gepeinigt, beraubt und verjagt hat. Sie haben aber nicht nur geschwiegen, sondern ihnen wäre es sogar lieber gewesen, wenn Deutschland mit einem Sieg im Zweiten Weltkrieg ihnen ihre Ruhe und noch so kleinen Profit daran garantiert hätte. Die Mitschuld großer Volksteile an der Blutherrschaft der Nazis könne nicht getilgt, sondern nur gemindert werden, und zwar durch die ehrliche Einsicht, dass nie mehr ein unkontrolliertes und unkontrollierbares Regime in Deutschland herrschen darf. Entschieden plädierte Schumacher dafür, die Hintermänner, die den Nazis zur Macht verholfen hatten, darunter der neben Hitler unheilvollste Deutsche, der Herr von Papen, zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre Bestrafung sei wichtiger als die Verfolgung vieler oft zufällig, oft auch zwangsmäßig gebundener Parteimitglieder. Was den Umgang mit den ehemaligen PGs anging, so vertrat Schumacher gleichwohl eine klare Position. Die SPD dürfe keinen Unterschlupf für politisch heimatlos gewordene Nazis bieten. Einen eigenen Abschnitt seiner Rede widmete Schumacher dem künftigen Verhältnis zu den Kommunisten. Der Wunsch, dass nach den heftigen Auseinandersetzungen vor 1933 beide Parteien zur gemeinsamen Arbeit zusammenfinden sollten, sei verständlich. Dennoch lehnte er den Gedanken einer einheitlichen Arbeiterpartei ab. Sein Hauptargument war, dass die Kommunisten fest an eine einzige der großen Siegermächte und damit an Russland als Staat und an seine außenpolitischen Ziele gebunden seien. Wir können nicht und wollen nicht das autokratisch gehandhabte Instrument irgendeines fremden imperialen Interesses sein. Gleichzeitig aber warb Schumacher für den Gedanken, die Gruppen, die sich vor 1933 von der SPD abgespalten hatten, wieder in den Schoß der Mutterpartei zurückzuführen. Der Sozialdemokratie falle die Aufgabe zu, als Magnet auf alle Splitter zu wirken. Die Zukunft hat nur für eine Partei demokratischer Sozialisten im System der Parteien Platz. Aus der Tatsache, dass die Sozialdemokratie die einzige Partei in Deutschland gewesen sei, die unverrückbar an der als richtig erwiesenen Linie von Demokratie und Frieden festgehalten habe, leitete Schumacher den Anspruch auf eine führende Rolle der SPD in der Nachkriegszeit ab und erschloss mit großem Pathos: Für unsere Ziele, für die unteilbare Dreiheit von Friede, Freiheit und Sozialismus, erstreben wir die Zusammenarbeit mit den vorwärts drängenden Kräften in der ganzen Welt. Wir verzagen vor dieser Aufgabe nicht, und wenn wir in diesem Geiste unserem Volke helfen können, dann nützen wir der ganzen Menschheit. In der Kleinstadt Wisselhövede, am Westrand der Lüneburger Heide, in die sie Ende Februar 1945 mit ihrem kleinen Sohn vor den Bombenangriffen auf Berlin geflüchtet war, las die damals 25-jährige Annemarie Renger im Hannoverschen Kurier Ausschnitte aus der Schumacher-Rede und war elektrisiert. Darauf hatte auch ich gewartet, dass die Menschen in unserem Land aus ihrer Lethargie und Hoffnungslosigkeit gerissen und beginnen würden, selbst die Dinge anzupacken. Dort, wo dieser Kurt Schumacher in Hannover die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wieder gegründet hatte, die Partei, in der ich groß geworden war, da wollte ich mitarbeiten. Nachdem sie sich mit ihrem Vater, einem ehemaligen Funktionär der Arbeitersportbewegung, beraten hatte, schrieb sie an Schumacher, ob er für sie eine Verwendung habe. Die Einladung nach Hannover erfolgte prompt. »Der Mann, der mir gegenüberstand, war groß und hager«, schilderte sie in ihren Erinnerungen ihre erste Begegnung mit Schumacher. Tiefe Furchen zeichneten sein Gesicht, das von blau-grauen, durchdringenden Augen beherrscht wurde. So hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Er stand ja erst kurz vor seinem 50. Geburtstag, sah aber viel älter aus. Ohne Umschweife fragte er mich, ob ich Stenografie beherrsche und perfekt Schreibmaschine schreiben könne. Er sei anspruchsvoll. Selbstbewusst antwortete ich, ich sei sehr gut. In meinem Stenografenverein hätte ich auch schon Preise gewonnen. Am 15. Oktober 1945 trat Annemarie Renger ihre Stelle als Privatsekretärin Schumachers an. Auch für sie das Sprungbrett für eine Karriere als eine der profiliertesten SPD-Politikerinnen und Präsidentin bzw. Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages von 1972 bis 1990. Mit seiner Grundsatzrede vom 6. Mai hatte Schumacher sich an die Spitze des Ortsvereins in Hannover gestellt und zugleich einen Führungsanspruch in der britischen und amerikanischen Zone angemeldet. Früher als andere hatte er die Chance ergriffen, ohne die Erlaubnis der Militärregierungen zur Bildung von Parteien abzuwarten, Hannover zum Ausgangspunkt für die Wiedergründung der SPD zu machen. Innerhalb weniger Monate gelang es ihm, das Büro Dr. Schumacher in der Jakobstraße 10 im traditionell roten Stadtteil Linden als neue Machtzentrale und Denkfabrik zu etablieren. Ende Juli 1945 konnte Schumacher dem alten Parteifreund und ehemaligen preußischen Innenminister Karl Severing in Bielefeld berichten: Wir haben trotz aller Hemmnisse eine verhältnismäßig recht große Partei aufgebaut und sind mit den Genossen in Braunschweig, Hamburg, Württemberg, Baden, Hessen und Hessen-Nassau in diesem Sinne sachlich und personell bereits einig. Am 20. August sagten 14 von 19 wiedergegründeten Bezirksorganisationen in der britischen und amerikanischen Zone Schumacher ihre Unterstützung zu und beauftragten ihn, eine gemeinsame Konferenz vorzubereiten. Am 28. August 1945 lud Schumacher zur ersten Parteikonferenz nach Hannover für Anfang Oktober ein. Mit der Einladung verschickte er politische Richtlinien, die den Funktionären als Orientierungshilfe und Diskussionsgrundlage dienen sollten. Darin wurde gleich zu Beginn der untrennbare Zusammenhang von Demokratie und Sozialismus postuliert. Der Sozialismus ist in sich demokratisch, ist als Kampf um die geistige, politische und ökonomische Befreiung der arbeitenden Massen ein Kampf um das Recht und die Freiheit gegen Vergewaltigung und Knechtschaft. Zugleich betonte Schumacher das Recht der Deutschen auf nationale Selbstbehauptung in einem eigenen Staat. Daher sei die SPD die schärfste und unnachsichtigste Feindin aller Separationsbestrebungen. Hier lag bereits der Keim für den Konflikt mit seinem künftigen Hauptkonkurrenten, dem späteren Bundeskanzler Konrad Adenauer, der zielstrebig die Westbindung der Bundesrepublik betreiben und dafür die Spaltung Deutschlands in Kauf nehmen sollte. Noch einmal machte Schumacher deutlich, dass er zwar keine antikommunistische und noch weniger eine antirussische Spitze unserer Politik wünsche, einen Zusammenschluss mit den Kommunisten zu einer Einheitspartei aber strikt ablehnen müsse, da die KPD unlösbar an Russland und dessen außenpolitische Ziele gebunden sei. Zur Konferenz in Wennigsen bei Hannover vom 5. und 6. Oktober reisten auch drei Vertreter des Londoner Exilvorstands der SPD, Erich Ollenhauer, Fritz Heine und Erwin Schöttle, mit einem britischen Militärflugzeug an. Das Bild der Zerstörungen, das sich ihnen bot, erschütterte sie. Schon auf dem Flug von der Küste nach Deutschland hatten wir allerorten die Spuren des fürchterlichen Krieges gesehen, hielt Erwin Schöttle fest. Als wir über Osnabrück flogen, enthüllte sich uns der Schrecken, der über das Land hinweggegangen war. Ein Trümmerfeld, leere Fensterhöhlen, die in der Sonne des späten Nachmittags unheimlich und finster heraufblickten, kündigten an, was wir in Hannover aus unmittelbarer Nähe erleben sollten. Die zerstörte deutsche Stadt als der Normalfall am Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit den Londoner Emigranten erzielte Schumacher rasch Einigung in allen wichtigen Fragen. Ollenhauer ließ sich von der charismatischen Persönlichkeit Schumachers gefangen nehmen und ordnete sich dessen Führungsanspruch bereitwillig unter. Die Partei geht mit einer wirklichen elementaren Kraft wieder an die Arbeit, berichtete er bei seiner Rückkehr nach London. Anders verhielt es sich mit den Vertretern aus der sowjetischen Besatzungszone. Dort hatte im Juni 1945 eine Gruppe ehemaliger Berliner Sozialdemokraten unter Führung von Otto Grotewohl, Max Fechner und Erich Gnifke einen Zentralausschuss der SPD gegründet, der für die organisatorische Einheit der Arbeiterklasse eintrat und einen Zusammenschluss mit der KPD grundsätzlich befürwortete. Das aber widersprach den Absichten Schumachers und ein Großteil seiner Aktivitäten während der Konferenz galt dem Bemühen, den Führungsanspruch der Berliner zurückzuweisen und der propagierten Einheit von KPD und SPD eine Absage zu erteilen. Wir können nicht die Verfügung über die Sozialdemokratische Partei und ihre Anhängerschaft von den besonderen Bedingungen und Voraussetzungen einer einzelnen Besatzungszone abhängig machen. Demgemäß wurde mit Grote wohl vereinbart, dass, solange die Reichseinheit nicht wiederhergestellt sei, der Zentralausschuss in Berlin nur für die Führung der SPD in der sowjetischen Besatzungszone zuständig sein sollte, während Schumacher als der politische Beauftragte in den drei westlichen Besatzungszonen fungieren sollte. Praktisch liegen die Dinge so, dass die politischen Gefahren, die sich aus den Ansprüchen der Berliner Genossen hätten ergeben können, abgewehrt worden sind, fasste Schumacher in einem Brief an Karl Severing das wichtigste Ergebnis der Konferenz zusammen. So war die weitere Entwicklung vorgezeichnet. Während die KPD in der sowjetischen Besatzungszone den Druck auf Grote wohl und den Zentralausschuss erhöhte, sich mit ihr zusammenzuschließen, wuchs unter den Berliner Sozialdemokraten der Widerstand. Am 31. März 1946 stimmten über 82% in den drei Westsektoren der Stadt gegen die drohende Zwangsvereinigung. 14 Tage später trat im Admiralspalast im Ostsektor der Vereinigungsparteitag zusammen, auf dem sich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, konstituierte. Wiederum wenige Wochen später, am 9. Mai 1946, kamen die Delegierten aus den drei westlichen Besatzungszonen zum Parteitag nach Hannover und wählten nahezu einstimmig Kurt Schumacher zum ersten Vorsitzenden der SPD. Sein Aufstieg zum unumstrittenen Parteiführer war damit abgeschlossen. Selbstbewusst verkündete er am Ende: Die Sozialdemokratische Partei wird der entscheidende Faktor Deutschlands oder aus Deutschland wird ein Nichts und Europa wird ein Herd der Unruhe und Fäulnis. Einrücken polnischer Panzertruppen in Jever. Am 6. Mai 1945 rückten Einheiten der 1. polnischen Panzerdivision unter Oberst František Skibinski in die ostfriesische Stadt Jever ein. In den vorüberziehenden Dörfern und Stadtteilen weiße Fahnen, längs der Straßen jubelnde Massen von befreiten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, erschrockene Gesichter der deutschen Zivilisten, berichtete Skibinski. Auf dem Hotel in Jever, in dem das Hauptquartier unserer Brigade sein sollte, wehte schon eine riesige polnische Fahne. Vor dem Eingang wurde der Oberst vom Landrat, dem Bürgermeister und dem Hotelbesitzer empfangen. Wenn irgendwem in der Stadt zumute sein sollte, einen Stock auf einen polnischen Soldaten oder einen Stein auf ein polnisches Quartier zu werfen, so werdet ihr drei gehängt und die Stadt wird in Rauch aufgehen, soll Skibinski den Honoratioren gedroht haben. Drei Tage zuvor, am Spätnachmittag des 3. Mai, hatte sich in Jever Ungewöhnliches zugetragen. Über 2000 Menschen hatten sich auf dem größten Platz, dem Alten Markt, versammelt, um lautstark dagegen zu protestieren, dass die Stadt noch in letzter Stunde vor den herannahenden alliierten Truppen verteidigt werden sollte. Der Amtshauptmann, Hermann Ott, der die Menge beschwichtigen wollte, wurde vom Podium heruntergezerrt. Nicht besser erging es dem Chef der NSDAP im Kreis Friesland, Hans Flügel, der kurze Zeit später eintraf. Seine Durchhalteparolen gingen im Tumult unter. Rufe erschollen: Aufhängen, an die Laterne mit dem Goldfasan. Zwei Männer schnappten sich den Kreisleiter und nahmen ihm die Pistole ab. Auf dem Schlossturm hissten mutige Bürger eine weiße Fahne. Sie wurden von einer Kompanie Marinesoldaten, die am Abend eingriff, verhaftet und am 4. Mai nach Wilhelmshaven geschafft. Dass sie mit dem Leben davonkamen, war wohl vor allem dem Umstand zu verdanken, dass nur wenig später die Teilkapitulation in Nordwestdeutschland bekannt wurde. Viele Einwohner Jevers wussten, was die Deutschen in Polen angerichtet hatten und befürchteten das Schlimmste. Doch zu ihrer Überraschung kam es ganz anders. Ursprünglich hatten wir ja Angst vor den Polen, aber sie haben sich tadellos benommen, erinnerte sich ein Zeitzeuge. Bereits am 20. und 21. Mai verließen die polnischen Truppen Jever und Wilhelmshaven. Britische und kanadische Einheiten rückten nach.